Ja, das war das Cowboy-Kollektiv aus Berlin. Wir sollten glücklicher sein. Sie müssten uns natürlich auch noch verraten, wie man das am besten macht. Aber ich glaube, Glück ist für jeden doch irgendwie etwas anderes. Vandalen in Rom. Der FC Bayern war beim Papst und die Vandalen waren ganz selig. Der Münchner Club entging beim Papst nur knapp der Heiligsprechung. Das 7:1 der Bayern erinnert Rom dagegen an vergangene Raubzüge. Nein, offiziell heilig gesprochen wurden die Bayern trotz des historischen 7:1 Kantersieges über den AS Rom nicht. Selig schon gar nicht. Dass den Bayern bei ihrer Papstvisite in Rom am Mittwoch letztere Ehre nicht widerfuhr, wie es manchem Fan vielleicht gefallen hätte, ist aber auch klar. Sie leben ja noch. Und wie sie leben, kommentiert die Taz. Putzmunter sind sie, das erfuhren entgeisterte Römer tags zuvor beim 1:7. Die Niederlage belastete die Gemüter der Gastgeber so sehr, dass die Gazzetta dello Sport sie mit dem Einzug der Vandalen im Jahr 455 verglich. Die Bayern also wie Geiserich. Dem Vandalenkönig hatten die damaligen Bewohner übrigens unter Beihilfe des damaligen Papstes Leo I. furchtsam die Tore geöffnet und eine geordnete Plünderung, also ohne Brandlegung und Mord, erlaubt. 14 Tage lang rafften die Nordlichter, was sie tragen konnten, und transportierten es gen Karthago, ihrer neuen Hauptstadt. Von dort kam schon einmal ein anderer Römerschreck, Hannibal. Der Karthagerfürst drehte aber noch vor den mächtigen Mauern Roms ab, nachdem er das ganze Hinterland eingenommen hatte. Bei den römischen Mauern anno 2014 war der englische Legionär Ashley Cole die morsche Palisade. Staunenden Auges beobachtete er, wie auf seiner Seite Arjen Robben mit Ball am Fuß Fahrt aufnahm, Pirouetten tanzen und noch 2 Tore erzielen konnte. Der Holländer nahm Rache für das Champions League-Finale 2012. Damals hatte Cole auf Seiten Chelseas seinen Elfmeter versenkt und so bei der Entführung der Trophäe mitgeholfen. Robbens 1:0 am Dienstag war der Wegweiser für den weiteren Verlauf dieses denkwürdigen Abends unter römischem Himmel. Das frühe Tor hat uns sehr geholfen. Rom musste danach die Räume aufmachen, sagte Bayern-Coach Pep Guardiola. Robbens Tor zum 4:0, wieder nach Sturmlauf auf Kohls Seite, weckte die Erinnerungen an ein anderes 7:1, das des DFB gegen Brasilien im WM-Halbfinale. Auf dem Platz habe ich nicht daran gedacht, hinterher aber schon. Wenn man mit 5:0 in die Pause geht und dann mit 7:1 das Spiel beendet, denkt man sicher an Gemeinsamkeiten, erzählte Philipp Lahm, Mitbeteiligter bei beiden Fußballwundern. Fast schon Stoff für eine tatsächliche Heiligsprechung lieferten Thomas Müller und Mario Götze mit ihrem famosen Zusammenspiel vor dem 2:0. Müller, der das 7:1 aus Brasilien aus eigener Mitwirkung kannte, spielte per Hacke den munter dribbelnden Götze frei. Der hatte das Halbfinale nur auf der Bank erlebt und war jetzt einer der Protagonisten eines ebenso denkwürdigen Abends. Für die Unterlegenen ist das aktuelle Debakel aber wahrscheinlich nicht so demütigend wie für die WM-Gastgeber. Trainer Rudi Garcia hatte mit Lille bereits einmal ein 1:6 gegen die Münchner verkraftet. Rom ging in der Champions League 2007 mit 1:7 unter, damals gegen Manchester United. Gleich danach besiegte die Mannschaft Sampdoria Genua, auch jetzt am Wochenende wieder der Gegner. Solche Dinge passieren im Fußball. Man muss danach nur wieder aufstehen, sagte Roms Sportdirektor Walter Sabatini der Taz. Ihr müsst aufpassen, grummelte er noch. Auch in München soll es frei lebende Wölfe geben, nahm er einen Motivationsfaden wieder auf, mit dem Roma-Trainer Garcia bislang die Seinen zu beachtlichen Erfolgen angetrieben hatte. Gegen Wolfsbisse scheinen die Bayern indes derzeit immun. Sie können nun an wirklichen Wundern arbeiten. Etwa solchen vom Format eines Herkules. An Augias Stellen soll es auch in München nicht mangeln. Thank you. Das war die Gruppe Heiskalt. Aus dem musikalisch wohlgeordneten Stuttgart stammend sind Heiskalt eine Hardcore-sozialisierte Band, die Deutschrock der härteren Gangart zelebrieren und mit einem dezenten Pop-Appeal verfeinern. Prägende Einflüsse bekamen die vier Musiker, die bereits in anderen Formationen erste Bühnenerfahrungen sammelten, von US-amerikanischen Post-Hardcore- und Emo-Bands wie Under Oath, Norma Jean und Thrice. Angedockt an das junge Erfolgslabel Number One, Chimperator, und mit dem Debütalbum Vom Stehen und Fallen im Gepäck, gingen Heiskalt im Frühjahr auf Tournee. Die Berichte über den explosiven Klangkosmos des Schwabenquartetts und dessen schweißtreibende Shows machen schnell die Runde. Die Fangemeinde wuchs stetig, das war nicht zuletzt auch der ironisch-poetischen Art ihrer Selbstdarstellung geschuldet. Wir sind der Döner um fünf, wir sind der Föhn in der Badewanne deiner Schwiegermutter. Zum Jahresende sind Matthias Blöch, der singt und ist für die Gitarre verantwortlich, Philipp Koch, ebenfalls Gitarre, Marius Bornmann an den Drums und Lukas Meyer am Bass quer durch die Republik wieder unterwegs. Los geht's am 21. November in Gütersloh in der Weberei, dann am 23. nach Berlin, 25.11. Wien, danach geht's nach Stuttgart, ihre Heimatstadt, am 27.11. Und dann folgen bis ungefähr Mitte Dezember viele, viele Städte. Hannover, Dortmund, Frankfurt, Düsseldorf, Bremen, Rostock, Leipzig, Zürich, Bern, Chur, Konstanz und München. Heiskalt. Hören wir uns noch einen Song von diesen Jungs an. Mir haben die wirklich sehr gut gefallen. Ich habe mir da einiges angehört. Heiskalt, Schatz, du willst ein Lied? Ich will ans Meer. Heiskalt, von ihrem Album übrigens, Vom Stehen und Fallen. Gefunden, ich hab dich gesucht, mit meinen Augen verbunden. Ich hab dich gehoben und mir die Hände zerschunden. Jetzt schaust du mich an und blickst verzückt. Sag nur ein Satz, ich lese ihn dir von den Lippen. Ich brauch nicht Traum deinen Blicken. Du brauchst nur zu fragen, wag es nicht, mich zu bitten. Und dieses Lächeln, das dich schmückt, proportional zu meinem Glück. Gut, jetzt machen die da allerlei Faxen und laden jetzt die Leute ein, ihre CD zu kaufen. Songs in schlechter Qualität auf YouTube anzugucken, dann hört sie doch einfach in guter Qualität und voller Länge und kostenlos auf Spotify an. Das Schöne dabei ist, dass wir auch noch was davon haben. Den Link zu Spotify findet ihr da unten auf dem Boden. Gut, wenn man also jetzt von Heißkalt das Video auf YouTube sich anschaut, dann findet man da einen Link und kann da reingehen, wie er gerade sagte, bei Spotify angucken, in besserer Qualität natürlich anhören und ja, manchmal auch ein bisschen kaufen, Leute. Die Künstler müssen leben. Wenn ihr nicht ab und zu mal eine Platte von denen kauft, dann sind alle glücklich und alle hören Musik, aber die Leute haben kein Geld mehr, um ihre Musik zu produzieren. Und Kunst wird so entwertet im Verwertungsprozess. Und die einzigen, die dran gewinnen, ist der Google-Konzern. Der hat nämlich YouTube gekauft und verdient sich eine goldene Nase und lässt die Künstler verhungern. Es ist Samstag, der 25. Oktober 2014. Es sind gefühlte 23 Minuten nach 10 am Vormittag. Und der Klimawandel ist nun endgültig da. Niemand kann ihn mehr leugnen. Die Polkappen schmelzen, am Nordpol ist Matsch. Und wir haben hier Temperaturen Ende Oktober weit über 30 Grad. Es scheint, dass die Klimazone Nordafrikas sich in Richtung Norden am Verschieben ist. George Bush hatte ja damals gesagt, 2001 zum Klimagipfel, oh fuck, then it's warm, people will love it. Dann wird es wärmer, die Leute werden es lieben. Michael Moore hat sich über diesen Mann absolut lustig gemacht in seinem Buch Stupid White Man. Auch über diese ganzen Dummköpfe, die sich freuen, wenn der Klimawandel kommt, dann können sie länger am Strand liegen, werden brauner. Dann gab es Alarm in den großen Medien in den USA damals. Dieser Alarm ist mittlerweile verklungen. Man hat das Klimathema fest im Griff, zumindest medienmäßig. Medienmäßig wird ganz klar gesagt, keine Gefahr, Klimagipfel brauchen wir nicht. Da wird nur rumgelabert, es wird nichts entschieden auf dem Klimagipfel. Hauptsache Wall Street funktioniert. Auto- und Waffenproduktion rollt. Plastikindustrie macht auch weiter, als wäre nichts gewesen. Und die nächsten Generationen können es ausbaden. So eine Art Waterworld mit Kevin Costner oder so ein Blade Runner oder so eine Mad Max-Atmosphäre auf diesem Planeten, wo dann so eine Art Paläolithikum mit verrosteten Waffen ausbrechen wird. Und dann können die Leute sich wieder mit Keulen die Schädel einschlagen, um die letzten Wasserreserven. Und vielleicht werden sie auch zu Kannibalen. Guten Morgen, Werner. Guten Morgen. Ja, das ist halt so, wie du sagst, aber zum Glück heute Nacht, in der Nacht von heute auf morgen, da wird die Uhr zurückgestellt. Das heißt, wir können heute Nacht eine Stunde länger schlafen. Und das ist vielleicht die Tendenz, die wir beibehalten sollten. Einfach mehr schlafen und weniger konsumieren. Ne? Das wäre doch ein wesentlicher Schritt gegen den Klimawandel, meinst du nicht? Ich ging in eine Kneipe und ich sagte leise: Ich will keinen Ärger, ich lebe mein Leben nur auf meine Weise. Umgebung kommt mir vor wie ein Technicolor, wenn ich trinke. Glaub mir oder nicht, hier ist Las Vegas für mich, wenn ich trinke. Ein glitzernder Preis und ein neuer Beweis, wenn ich trinke. Und ich durchschau, was ich will und ich genieße es still. Und man lächelt mich an, ich fühle mich wie ein Mann, wenn ich trinke. Ich hab ein hübsches Gesicht und es wird friedlich um mich, wenn ich trinke. Vielleicht macht es hässlich, doch ich ärgere mich nicht, wenn ich trinke. Vielleicht nur Einbildung, ich spür Befriedigung, wenn ich trinke. Und ich fühl mich als Mann, weil mir keiner was kann. Und ich bin bereit für Zärtlichkeit, wenn ich trinke. Veracht mich, aber glaube mir, ich lieb das Leben, das ich führe, wenn ich trinke, wenn ich trinke. Träume werden nicht real, doch ich probier's nochmal, ja, ich trinke. Ich bin mir selbst genug, ein neuer Versuch, oh, ich trinke. Ein kühles Getränk, ein Gottes Geschenk, ja, ich trinke. Und ich bin bereit für Sinnlichkeit und ich leg mich kurz hin. Es ist nicht so schlimm, ja, ich trinke. Veracht mich, aber glaube mir, ich lieb das Leben, das ich führe, wenn ich trinke. Ja, ich trinke. Ich trinke die Gruppe Super Punk. Sie sind wieder da mit einem neuen Hit. Ja, ich trinke. Wenn man von Trinken spricht, redet, singt und hört, dann denkt man normalerweise an Männer. Aber auch die Frauen, die trinken, das ist bekannt. Mir liegt hier ein Album vor, das heißt Stimmen Bayerns. Da ist ein wunderschönes Trinklied, sehr bayerisch übrigens. Das ist von den Zwirbeldirn. A Bier will ich hom. Ein Bier möchte ich haben. Die Zwirbeldirn, die sind ja jetzt angesagt. Der FC Bayern war beim Papst, das Bayerische blüht. Bayern hat eine Art Renaissance. Am letzten Dienstag ging ich über den Santa Catalina Markt und da saß eine originelle Gruppe von bayerischen Männern in Lederhosen mit diesem blau-weiß karierten Wappen auf diese Lederhosentasche, die ist so an den Hosenträgern in der Mitte gestickt. Die hatten alle auch so Gamsbarthüte auf und tranken da Riesenkrüge Bier. So sieht's mittlerweile aus. Die Bayern sind da. Hilfe, Zwirbeldirn. Der Blick hat war eine große Hetze. Da haben's zwei Lies und richtig war alles in Bewegung gesetzt. Meine Mutter hat gedruckt, dann brust er an, wir wollten's heim. Das alles hat bei mir nichts genutzt, ich hab was anderes wollen. Ich mag kein Mille, hab ich gestirn, dass nie gleich in ein Wirtshaus führen. Denn nur ein Bier, nur ein Bier, nur ein Bier will ich haben. Sonst hau ich alles zum, sonst hau ich alles zum. Nur ein Bier, nur ein Bier, nur ein Bier will ich ham. Nur ein Bier will ich ham, sonst hau ich alles zum. Ich war einmal gefährlich krank, bin immer ins Spital. Der Herr Professor, der hat gesagt, das ist ein ernster Fall. Das muss genau behandelt werden, ein richtiges Phänomen. Doch alles war da umsonst, mir hilft keine Medizin. Bringt's mir einen Sturm, einen Maßkrug her, die Krankheit finden ist nicht schwer. Denn nur ein Bier, nur ein Bier, nur ein Bier will ich haben. Sonst hau ich alles zusammen, sonst hau ich alles zusammen. Nur ein Bier, nur ein Bier, nur ein Bier will ich haben. Nur ein Bier will ich haben, sonst hau ich alles zusammen. Erst kürzlich hat's mir der Rand einmal, dass ich im Himmel war. Vorm Herrgott bin ich gestanden und um mich die Engelsschar. Mit Milch und Honig haben sie mich im Himmel regaliert. Auch Nektar und Ambrosia haben die Engel mir serviert. Zum Herrgott hab ich gesagt, die Dank, hab's den herum kein Bier ausschank. Denn nur ein Bier, nur ein Bier, nur ein Bier will ich haben. Sonst hau ich alles ab, sonst hau ich alles ab. Nur ein Bier, nur ein Bier, nur ein Bier will ich ham. Nur ein Bier will ich ham, sonst hau ich alles ab. Doch hast du Mass auf. Jo, die Zwirbeldirn. Okay, was liegt an Themen? Die Woche war wieder sehr ereignisreich. Viele gute, aber auch hässliche Dinge sind passiert. Eine Sache hat mich allerdings gefreut. Es geht um die Behandlung von Gefängnisinsassen in Brasilien. Nicht in allen Knästen, aber in einem. Durch Beschäftigung mit Literatur sollen brasilianische Gefängnisinsassen ihre Haft verkürzen können. Der Plan sieht vor, pro Buch 4 Tage Haft zu erlassen. Ein Gremium muss entscheiden, welche Häftlinge an dem Programm teilnehmen dürfen. Die Bücherauswahl soll aus Klassikern der Wissenschaftsliteratur, Philosophie und Belletristik bestehen. Die Häftlinge haben pro Buch 4 Wochen Zeit. Sie müssen das Werk lesen und dann einen Aufsatz darüber schreiben. Ja, Werner, wie findest du diese Idee? Häftlinge ins Leben zurückzuholen. Nein. Resozialisieren, bilden sozusagen. Man muss natürlich jetzt mal sehen, was die da für Bücher auswählen. Klassiker, haben wir gerade gesagt. Ja, ja. Aber gut, da gibt es ja auch solche und solche. Aber gut, wahrscheinlich wird es sowieso bald wieder eingestellt, weil es kein Geld mehr gibt. Und dann ist die Initiative wieder gestorben. Wollen wir es nicht hoffen, aber das ist doch nicht unwahrscheinlich. Ne? Gut, seien wir mal optimistisch. Sagen wir mal, die hat gerade erst begonnen und vielleicht nimmt die auch zu. Wir haben ja da in Brasilien nicht irgendjemand, sondern ist ja immerhin eine Frau Dilma Rousseff. Die ist ja nicht das gleiche Kaliber, egal was sie nun auch macht, aber nicht das gleiche Kaliber wie die Herrschaften hier, die wir hier haben. Was gibt's an Themen diese Woche? Was hast du auf dem Programm? Worüber möchtest du sprechen? Zu den Hörerinnen und Hörern? Gestern gab es ja in Oviedo die Verleihung der Preise Príncipe de Asturias, die immer noch so heißen, obwohl es gar keinen Prinzen von Asturias mehr gibt. Das sind jetzt die Prinzessinnen, die Töchterchen vom neuen König. Ne? Und jedenfalls, wie es sich gehört, war eine Protestdemonstration angesagt, angemeldet, genehmigt und wie die Leute dann ankamen da, um zu protestieren gegen unser liebes Königspaar, da war dann plötzlich von der Polizei alles abgeschnitten. Also das wäre ein Thema, zum Beispiel unsere liebe Demokratie hier. Ja, sonst, was gibt's sonst noch? Ah, Friedensnobelpreis, genau. Friedensnobelpreis und was haben wir noch? Medizin, glaube ich, und so haben wir ja schon genannt. Aber natürlich gab es auch wieder einen Wirtschaftsnobelpreis, den es eigentlich gar nicht gibt, nach seinem Stifter nicht geben sollte. Alfred Nobel hat es gar nicht vorgesehen, einen Nobelpreis für Wirtschaft da zu stiften. Also seit, glaube ich, 1900 und noch was ging das an zum ersten Mal. Und für Wirtschaft meinte er aber nicht, weil das ihm einfach nicht als Wissenschaft erschien. Und das kann man natürlich nur unterschreiben. Aber gut, dann ging die Geschichte eben weiter. Und so wie sich die Sache entwickelt hat, musste man jetzt doch irgendwie die Wirtschaft aufwerten. Und ein Schritt war eben, dass es heute auch einen Nobelpreis gibt dafür, der übrigens gleich entlohnt wird wie jeder andere Nobelpreis auch. Nämlich mit 875.000 Euro. Gut, jetzt aber, was soll diese Wissenschaft leisten, in Anführungszeichen? Die Ökonomie, sie soll eben garantieren, dass die herrschende Klasse an der Macht bleibt und das ideologisch untermauern. Und logischerweise gab es dann natürlich, wer waren immer dann die Nobelpreisträger für bei Ökonomie, hauptsächlich US-Amerikaner, ne? Wo eben sowieso normalerweise klar ist, was die vertreten. Ne? Neoliberalismus, Markt, der freie Markt muss regieren, der Staat soll nicht intervenieren. Und das ist normalerweise ein Kriterium für die Verleihung von diesem Preis. Aber jetzt ist was Überraschendes passiert. Diesmal hat kein US-Amerikaner den Preis bekommen, sondern ein Franzose, der heißt Jean Tirole und ist vermutlich, ich kannte den auch nicht vorher, ist vermutlich ein anständiger Mensch, sagen wir das mal so, ja. Der hat immerhin also nicht nur irgendwelche neuen mathematischen Modelle sich erfunden für die Mikroökonomie, sondern der hat also viele Jahre lang untersucht, wie der Markt heutzutage aussieht, wo sich eben immer irgendwelche Großkonzerne dann am Ende durchsetzen, nur noch wenige am Markt sind überhaupt und sich dann absprechen, um eben überhöhte Preise durchzusetzen. Also das kann man ja überall sehen, wo das passiert, bei den Telefongesellschaften, bei den Petroleumfirmen, bei überall findet das statt. Ne? Und das war jetzt also seine große Frage. wie sollte man Oligopole regulieren. Aber genau das ist es ja. Ne? Wie sollte man, ist halt auch einer von denen, man könnte, man müsste und es wäre gut, wenn in diesem Sinne. Und also in Deutschland nur zu seiner Fragestellung, das stimmt natürlich, diese Zentralisierung. Und in Deutschland zum Beispiel nur 1% der Unternehmen, also der Großkonzerne, machen 65% vom Umsatz. Also das ist die Situation. Aber also gut, wie gesagt, ist doch interessant, dass jetzt mal einem Franzosen, der wenigstens eine vernünftige Fragestellung hat, ja, dass der jetzt den Nobelpreis bekommt und sowas Ähnliches. Ein anderer Franzose, Piketty, über den haben wir ja auch schon mal geredet, ne? Der sich kümmert um eine andere wichtige Frage, Verteilung, ja, und also ganz klar demonstriert anhand von Zahlen, wie diese Umverteilung stattgefunden hat in den letzten 15 Jahren hauptsächlich, also ganz klar von unten nach oben, ne? Eben was beide, diese beiden Franzosen eben gemeinsam haben, ist halt das Ding, dass sie sich gerade nicht die Frage stellen, ja, warum ist diese krasse Verteilung da, warum wird sie immer mehr, was steckt dahinter? Und genauso wie der andere, da, dieser Jean Tirole, dass der eben auch nicht sich fragt, woher, was ist der eigentliche Grund dieser Zentralisierung auf allen Märkten. Ja? Dann würden sie, wenn sie nämlich diese Frage sich stellen würden, dann würde man eben, würden sie gleich eben zu einer weiteren Frage kommen, ja, die Rolle vom Staat. Man kann das eine vom anderen nicht trennen, ja, und würden dann rausfinden, dass halt der Staat darauf verzichtet, die Rolle zu spielen, die ihm eigentlich zukommt, ne, für das Wohlergehen aller Bürger zu sorgen, und seine Hauptaufgabe ist, zu verschwinden. Und die andere Frage, auf die sie dann stoßen würden, notwendigerweise, die Frage des Eigentums, also des Privateigentums an Produktionsmitteln, ne? Das ist die heilige Kuh, das oberste Prinzip, wonach man noch nicht mal fragen darf, ne? Ja, gut, dann wären wir bei Marx, der genau diese Fragen sich gestellt hat, damals vor 150 Jahren. Aber Marx ist ja auch so ein Wort, dass man das ungefähr wie der Teufel, der Satanas. Ne? Und gut, die Frage ist eben die, sollen die Menschen für die Ökonomie da sein, beziehungsweise für die Eigentümer, die Besitzer der Ökonomie, oder sollte es umgekehrt sein, wäre es besser für uns, wenn die Ökonomie für die Menschen da wäre. Ne? Aber gut, das ist eben das Schweinesystem, in dem wir leben. Ne? Ich früher, wirst du dich noch erinnern, Dedi, so 60er, 70er Jahre, da gab es antikapitalistische Demonstration, und einer der Slogans, der da gerufen wurde, war: Das System der Lohnarbeit muss weg. Ja, und es war natürlich analytisch korrekt ausgedrückt, aber ich stelle mir vor, die Leute an der Straße, die diesen Spruch gehört haben, die würden wahrscheinlich sagen: Was? Die Lohnarbeit soll weg? Dann verliere ich ja meinen Arbeitsplatz. Ja? Also deshalb sollten wir vielleicht heute bei Demonstrationen diesen Satz nicht mehr verwenden und einfach ganz offen vom Schweinesystem, nicht mehr vom Lohnsystem, sondern vom Schweinesystem zu reden. Und das muss weg. Und das wäre wirklich eine gute Aufgabe, eine Fragestellung. Wie machen wir das für zukünftige Nobelpreise? Ja, weg mit dem Scheißsystem, hat ja die Gruppe Slime damals gesungen. Thomas Piketty, den du erwähnt hast, das Kapital im 21. Jahrhundert, macht natürlich auch einen konkreten Vorschlag. Das Buch ist übrigens jetzt in vielen Sprachen übersetzt erschienen, bei C.H. Beck, jetzt auf Deutsch. Als wir es besprochen hatten, existiert es nur auf Englisch. Wir hatten also dann aus einer Rezension vorgelesen. Mittlerweile also, wie gesagt, auf Deutsch da. Das Kapital heißt es übrigens, genau wie, nicht sein großes Vorbild, aber der große Marx. Der französische Finanzexperte propagiert die Besteuerung privaten Reichtums zur Bekämpfung der globalen Ungleichheit. Das ist ungefähr die Aussage, zu der er am Ende kommt, bei all seinen Analysen, nachdem er bewiesen hat, wie durch Finanztransaktionen mehr Geld verdient wird als durch harte Arbeit oder durch realwirtschaftliche Investitionen. Der Spiegel bläst übrigens diese Woche ins gleiche Horn. Da gibt es eine Titelstory, die hat es aber wirklich in sich. Da steht das schöne Geld, da sieht man Häuser, Bäume, Autos, einen Hund, die sind alle aus Geld. Ich erinnere hier an das berühmte Lied von Fanny van Dannen, Mensch aus Geld. Das schöne Geld, wie der Kapitalismus unser Vermögen gefährdet. Gefährdet, man könnte auch sagen vernichtet. Unser Vermögen. Unser Vermögen heißt, zu wem zählen die sich denn jetzt im Spiegel? Zählen die sich zu den Milliardären? Zählen die sich zu Chodorowski, Abramowitsch, Warren Buffett und Sogo und wie diese Typen alle heißen? Oder zählen die sich zur Mittelschicht oder zählen die sich zur Unterschicht? Man weiß es nicht. Wenn die sagen, wie der Kapitalismus unser Vermögen gefährdet, dann zählen die sich wohl zu den Vermögenden. 6 Jahre nach dem Lehman-Desaster, schreibt der Spiegel hierzu, leiden die Industrieländer am Japan-Syndrom. Das Wachstum lahmt, den Märkten droht ein Crash, die Kluft zwischen Arm und Reich vertieft sich. Kann sich die Wirtschaft neu erfinden? Das Zauberwort heißt übrigens Inklusion. Und meint eine Eigenschaft, die westlichen Industrienationen gerade abhanden zu kommen droht. Die Fähigkeit, möglichst alle Schichten der Gesellschaft am wirtschaftlichen Aufstieg und am politischen Leben teilhaben zu lassen. Schreibt der Spiegel, das klingt sehr naiv, wenn man das so formuliert. Als wäre das ein Ziel des Kapitalismus oder ein Ziel dieser wilden raubtierkapitalistischen Gesellschaft, möglichst alle Schichten. Nein, das heißt, möglichst viele Leute ins Elend zu drängen und sich auf deren Kosten zu bereichern. Das ist ja wohl das, was im Moment abgeht. Neuerdings wird der Begriff sogar bei Treffen verwendet, der Begriff Inklusion oder Inclusion auf Englisch, die einen eher, sagen wir mal, exklusiven Charakter haben, wie kürzlich in London. Da trafen sich nämlich 250 Reiche und Superreiche von Google-Manager Eric Schmidt bis hin zu Unilever-Boss Paul Polman, die hatten sich in einem altehrwürdigen Themse-Schloss da versammelt, bei Champagner, und da kann man sich jetzt alles Mögliche vorstellen, was da alles angekarrt wurde an erlesenen Speisen, um Klage darüber zu führen, dass im heutigen Kapitalismus zu wenig für die unteren Einkommensklassen abfällt. Schon allein das so zu erzählen, entlarvt natürlich den Charakter dieser ganzen Show. Und entlarvt natürlich auch die Idee von Herrn Michael Sauger, das ist der Autor dieses Artikels, das so naiv zu formulieren, dass er wirklich dieser Lüge aufsitzt, da treffen sich die Superreichen und wollen versuchen, wie die Ärmeren, wie man die Ärmeren in den Kapitalismus einbinden kann. Das machen die ja gerade. Auf ihre Art. Die binden die ein, indem sie ausbinden. Jetzt haben sie zum Beispiel beschlossen, ihre in Russland im Knast gewesenen und enteigneten Milliardärskollegen, die zu entschädigen, indem die jetzt vor westlichen Gerichten aus dem Gazprom und den russischen Ölkonzernen ihr Vermögen einklagen können. Das heißt, diese Diebe, die vor 25 Jahren unter Boris Jelzin das Volk ausgeplündert haben in Russland und Staatseigentum für sich selber privatisiert haben, die sollen jetzt von westlichen Gerichten praktisch ein Urteil bekommen, mit dem Russland, der Staat Russland, ihnen Milliardensummen als Entschädigung zahlen soll. Das ist wohl eher die Richtlinie, die da vertreten wird. Jedenfalls, der frühere US-Präsident Bill Clinton monierte die ungleiche Chancenverteilung. IWF-Chefin Christine Lagarde, die vielen Finanzskandale, gerade die, die selber korrupt ist bis in die Haarspitzen, und die Gastgeberin des Treffens, die Investorin und Bankerbin Lynn Forrester, der Rothschild, sorgte sich um den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Bürger klagte, sie hätten das Vertrauen in ihre Regierungen verloren. Und so geht's dann eine ganze Weile weiter. Als vor 25 Jahren die Berliner Mauer fiel, schien die liberale Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung des Westens vor einem unaufhaltsamen Siegeszug zu stehen, schreibt der Spiegel. Der Kommunismus hatte abgedankt, weltweit sangen Politiker das hohe Lied von deregulierten Märkten und der US-Politologe Francis Fukuyama beschwor das Ende der Geschichte. Heute redet keiner mehr von der segensreichen Wirkung des freien Kapitalverkehrs. Heute lautet das Thema säkuläre Stagnation, wie es der frühere US-Finanzminister Larry Summers nennt. Die amerikanische Wirtschaft wächst nicht einmal halb so schnell wie in den 90er Jahren. Japan ist zum Krankenmann Asiens geworden und Europa versinkt in einer Rezession, die mittlerweile auch die Exportmaschine Deutschland zum Stottern bringt und den Wohlstand der Bürger gefährdet. Der Kapitalismus im 21. Jahrhundert ist ein Kapitalismus der Unsicherheit, wie sich vergangene Woche wieder zeigte. Ein paar enttäuschende Daten über die Handelsumsätze in den USA reichen aus und schon gingen die Börsen weltweit auf Tauchfahrt. Und vom amerikanischen Rentenmarkt bis zum Rohölhandel ging es bergab. Es passt ins Bild, dass die Turbulenzen auch die Anleihen jenes Landes erfassten, das seit Jahren als Gradmesser für Nervosität an den Börsen gilt, Griechenland. Von einem Flash Crash schrieben die Finanzzeitungen. Überall rufen Politiker und Unternehmer nun nach neuen Wachstumsinitiativen, doch die Arsenale der Regierungen sind leer. Die milliardenschweren Konjunkturspritzen nach der Finanzkrise sind abgeräumt. Die haben nämlich die Schuldenberge in den meisten Industrieländern in die Höhe wachsen lassen. Für neue Ausgabenprogramme ist kein Geld da. Und auch den Notenbanken geht die Munition aus. Sie haben die Zinsen an die Nullmarke gedrückt und für dreistellige Milliardenbeträge Staatsanleihen gekauft. Doch das viele Geld, das sie in den Finanzsektor pumpen, kommt in der Wirtschaft nicht an. Wo bleibt wohl dieses viele Geld? Damit spekulieren die immer gleichen Herrschaften an den immer gleichen Weltbörsen und saugen immer mehr an Finanzmitteln der realen Welt, nennen wir es mal so, ab. Ja, auch zu diesem Thema gab es ein sehr interessantes Interview mit Sarah Wagenknecht von der Linken in der Taz. Vor ein paar Tagen war das und die spricht eben genau über diese Themen, zum Beispiel, dass die nächste Krise jetzt, die nächste Rezession ansteht, innerhalb von 6 Jahren ist es dann die dritte, was ja schon relativ klar ist in Südeuropa, jetzt aber auch in Frankreich und in Italien und eben ganz klare Anzeichen da sind, dass auch in Deutschland die Wirtschaft nicht mehr wächst. Ja? Und da redet sie drüber in diesem Interview. Da heißt es zum Beispiel, der Interviewer sagt, Sigmar Gabriel hat die Wachstumserwartungen für 2015 deutlich nach unten korrigiert, sagt Sarah Wagenknecht. Das war absehbar. Die Wirtschaftsdaten in der Eurozone, Arbeitslosigkeit und Investitionen belegen, die Krise war nie überwunden. Die Sparprogramme haben sie immer mehr verschlimmert und jetzt hat es Auswirkungen auf den deutschen Export. Dazu kommt noch der Wirtschaftskrieg mit Russland. Gleichzeitig liegt in Deutschland die Binnennachfrage am Boden, Rente und Löhne sind heute niedriger als zur Jahrtausendwende, ja, und sagt also ganz klar, die Schuld ist eindeutig die Merkel und die Leute, die hinter der Merkel stehen, als Starrköpfe, weil die ist, eben, wenn sie im Abschwung der Konjunktur sparen, verstärkt sich das alles nur noch. Und das ist die Situation. Und bis heute weigert man sich, dass zum Beispiel die Europäische Zentralbank Direktkredite gibt für Investitionsprogramme und nicht mehr über die Banken laufen soll, die Sache, weil es ja offensichtlich ist, dass die das nicht weitergeben an die Realwirtschaft und lieber damit spekulieren. Ne? Und dann kommt dieses Argument, ja, aber die Lissabonner Verträge, die verbieten ja genau das, ja. Und das geht ja nicht, das ist ja illusorisch. Ja, sagt Sarah Wagenknecht, ja, unsinnige Verbote muss man aufheben, ja. Aber sofort wird es als Ausrede benutzt, ne, um einfach weiterzumachen, ja. Na gut, jedenfalls, wie gesagt, die Anzeichen verstärken sich, dass die nächste Krise wirklich bevorsteht. Oder jetzt morgen sollen zum Beispiel die Ergebnisse veröffentlicht werden über die sogenannten neuen Stresstests bei den Banken. Ja. Und ein bisschen was ist schon durchgesickert, jetzt vor der Veröffentlichung, dass also 10 Großbanken die Bedingungen nicht erfüllen für die Stresstests. Und andere haben gehört, dass bis zu 40% der Banken, das halte ich für ausgeschlossen, dass das das Resultat ist, ne? Aber klar wird, die Sache ist nicht überwunden, ne? Die haben weiterhin Schulden, ne? Und solange dieser Schuldenschnitt nicht passiert, also jetzt bei staatlich meine ich, weil die Staatsverschuldung nimmt auch überall zu und es gibt kein anderes Rauskommen aus der Krise als Schuldenschnitt für die, besonders für die hochverschuldeten Staaten, und solange das nicht passiert, solange man sich nicht traut, an die Vermögen der Reichen ranzugehen, also ich persönlich wäre zum Beispiel dafür, die zu enteignen, ja, aber Sarah Wagenknecht meint wohl, es würde ausreichen, die Vermögenssteuer raufzusetzen. Gut, das werden wir schon sehen, aber solange das nichts passiert in diese Richtung, steht die nächste Krise morgen vor der Tür. Konstantin Wecker, Ansprache an die Millionäre. Er wird sich auch selber direkt korrigieren. Er wird sagen, heute müsste das ja eigentlich Milliardäre heißen. Ansprache an Millionäre. Heute müsste man vielleicht sagen, Ansprache an Milliardäre. Ich habe mir erlaubt, dieses großartige Gedicht von Kästner zu vertonen. Warum wollt ihr so lange warten, bis ihr euren geschminkten Frauen und euch und den Marmorpuppen im Garten eins über den Schädel hauen? Warum wollt ihr euch denn nicht bessern? Bald werden sie über die Freitreppen drängen und euch erstechen mit Küchenmessern und an die Fenster hängen. Sie werden euch in die Flüsse jagen und sinnlos werden dann Schrei und Gebet sein. Sie werden euch die Köpfe abschlagen. Dann wird es zu spät sein. Wird sich der Strahl der Springbrunnen röten und dann stellen sie euch an die Gartenmauern. Sie werden kommen und schweigen und töten und niemand wird über euch trauern. Wie lange wollt ihr euch weiter bereichern? Wie lange wollt ihr aus Gold und Papier rollen und Bündel und Barren speichern? Ihr werdet alles verlieren. Seid die Herren von Maschinen und Ländern. Ihr habt das Geld und die Macht genommen. Warum wollt ihr die Welt nicht ändern? bevor sie kommen. Ihr sollt ja gar nicht aus Güte handeln. Ihr seid nicht gut und auch die sind's nicht. Nicht euch, aber die Welt zu verwandeln, ist eure Pflicht. Der Mensch ist schlecht, er bleibt es künftig. Ihr sollt euch keine Flügel anheften. Ihr sollt nicht gut sein, sondern vernünftig. Wir sprechen von Geschäften. Ihr helft, wenn ihr helft, nicht etwa nur ihnen. Man kann sich auch, wenn man gibt, beschenken. Die Welt verbessern und dran verdienen. Das lohnt, drüber nachzudenken. Macht Steppen fruchtbar, befehlt, leg leise. Organisiert den Umbau der Welt. Das gäbe es nur ein Dutzend Weise mit sehr viel Geld. Ihr seid nicht klug, ihr wollt noch warten. Das tut uns leid, ihr werdet's bereuen. Schickt aus dem Himmel ein paar Ansichtskarten. Es wird uns freuen. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Samstag, 25. Oktober 2014, die vermischten Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. In mehreren mexikanischen Städten sind am Mittwoch, Ortszeit, erneut zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, um Aufklärung über das Verschwinden von 43 Pädagogikstudenten aus dem Dorf Ayotzinapa zu fordern und gegen die Verwicklungen zwischen Drogenkartellen und staatlichen Stellen zu protestieren. Ayotzinapa, das war der Staat, war eine der Losungen, die der mexikanischen Tageszeitung La Jornada zufolge auf der Demonstration in Mexiko-Stadt auf Transparenten zu lesen war. In der Stadt Iguala, in der die Studenten zuletzt gesehen worden waren, stürmten wütende Gewerkschafter, Lehrer und Studenten das Rathaus und zündeten die unteren Stockwerke an. Dieses Gebäude taugt nichts mehr. Der ganze Apparat dort steht im Dienste der Drogenbosse, rief einer der Demonstranten der Zeitung El Comercio zufolge. In der Tat sind nach aktuellem Ermittlungsstand der Generalstaatsanwaltschaft der Bürgermeister von Iguala, José Luis Abarca, und seine Ehefrau María de los Ángeles Pineda für das Verschwinden der Studenten verantwortlich. Beide werden per Haftbefehl gesucht. Dies gab der Generalstaatsanwalt Jesús Murillo Caram am Mittwoch bei einer Pressekonferenz bekannt. Die sogenannte kriminelle Bande Guerreros Unidos wird verdächtigt, die Verschwundenen ermordet zu haben. Die 43 Studenten der pädagogischen Landschule Raúl Isidro Burgos werden seit dem 26. September vermisst. Zuletzt gesehen worden waren sie in der Stadt Iguala, wo sie auf dem Heimweg mit gekaperten Bussen nach einer Spendensammelaktion von der Polizei beschossen worden waren. Der Los Angeles Pineda wollte am gleichen Abend eine Rede auf dem zentralen Platz der Stadt halten. Wie Murillo Caram erklärte, fürchtete die mit Anführern der Guerreros Unidos verwandte Politikerin, die 43 sogenannten Normalistas könnten die Veranstaltung stören, da sie bereits im Juni 2013 mit politisch aktiven Hochschülern der als links bekannten Universität aneinander geraten waren. Ihr Mann gab den Ermittlungen zufolge der lokalen Polizei den Befehl zu reagieren. Nachdem die Beamten die Studenten verfolgt und beschossen hatten, nahmen sie diese fest. Unterstützung bekamen sie dabei aus der ebenfalls von den Guerreros Unidos unterwanderten Polizei des Nachbardistrikts Cocula. Später übergaben die Polizisten die Hochschüler der Bande. Für ihre Verschleppung wird deren stellvertretender Chef El Gil verantwortlich gemacht. Der erklärte gegenüber seinem Boss Cidrono Casarrubia Salgado, dass es sich um Mitglieder einer rivalisierenden Bande handle. Dieser wurde am vergangenen Donnerstag festgenommen. Seine Aussagen erhärteten den bereits in einem Bericht des Geheimdienstes CISEN geäußerten Verdacht gegen Abarca und de Los Angeles Pineda. Laut La Jornada befinden sich derzeit 52 Personen wegen der Vorfälle in Haft, darunter Polizisten, Gemeindepolitiker und Mitglieder von Guerreros Unidos. Berlin. Im Spiegel wird der Bericht eines Augenzeugen veröffentlicht von einem dieser fürchterlichen, von Obama genehmigten Drohnenüberfälle auf Menschen fernab von den Vereinigten Staaten. Da spricht Herr Faisal bin Ali Yabir. Der ist 55 Jahre alt, Ingenieur bei der jemenitischen Umweltschutzagentur, und dieser Faisal bin Ali erlebte, wie zwei Verwandte durch den Angriff einer US-Drohne getötet wurden. Jetzt will er mit einer Klage in Deutschland erreichen, dass die Bundesregierung den USA künftig verbietet, den Stützpunkt in Ramstein für Drohnenangriffe zu nutzen. Ich verlese einmal den Bericht. Mein Heimatdorf Kaschmir liegt etwa 500 Kilometer östlich von Sanaa, der Hauptstadt Jemens, wo ich arbeite. Als mein Sohn heiratete, war ich mit der ganzen Familie in Kaschmir. Am Abend nach der Hochzeit aßen wir im Hof meines Hauses. Zwei meiner Brüder und deren Familien, etwa 20 Menschen. Es war schon dunkel. Alle waren sehr entspannt. Die Erwachsenen redeten, die Kinder spielten. Es war der 29. August 2012. Auf einmal hörten wir eine Drohne, eines dieser unbemannten Fluggeräte der Amerikaner. Es summte wie eine Biene, nur sehr viel lauter. Wir sahen ein orangenes Licht und eine Sekunde später hörten wir einen unglaublichen Knall, lauter als alles, was wir bis dahin gehört hatten. Die Kinder schrien, niemand wusste, was geschehen war. Meine Tochter, die in der Nähe der Moschee lebt, rief an. »Bitte kommt her«, schrie sie ins Telefon. Ich fuhr hin, und in der Nähe der Moschee standen viele Männer, 200 vielleicht. Ich sah ein rauchendes Autowrack und verbrannte Körperteile. Leute sammelten die Körperteile am Brunnen der Moschee. Ein Bein lag 70 Meter weit entfernt. Es war wie in einem Horrorfilm, aber ich war ja da. Ich konnte nirgendwo abschalten. Als einer meiner Brüder mir sagte, dass mein Schwager Salim und mein Neffe Walid unter den 5 Toten seien, wollte ich es nicht glauben. Aber es war die Wahrheit. Salim war ein Lehrer und Geistlicher und hatte gegen Al-Qaida gepredigt. Aber die Amerikaner brachten ihn um. Was für ein Wahnsinn. Ich war verzweifelt. Das Leben gab mir nichts mehr. Ich habe langsam wieder zu mir gefunden, weil ich dafür kämpfe, dass diese Drohnenangriffe aufhören. Mit der Hilfe der Menschenrechtsorganisation Reprieve haben meine Anwälte in Köln für mich eine Klage eingereicht, dass die Bundesrepublik nicht mehr zulässt, dass die US-Basis in Ramstein in Drohnenangriffe im Jemen eingebunden wird. Bundestagsabgeordnete aller Parteien, die ich heute in Berlin traf, haben mir Unterstützung zugesichert. Dieses Töten von Unschuldigen muss aufhören. Das war der Bericht eines Augenzeugen, Faisal bin Ali Yahir. Und eine Sekunde später der Knall, aufgezeichnet von Herrn Michael Sontheimer in der Ausgabe des Spiegel Nummer 43 vom 20.10. Mittlerweile gibt es in Deutschland nicht nur Demos gegen Flüchtlinge und Ausländerfeindlichkeit, sondern es gibt auch eine Welle der Ausländerfreundlichkeit. Tausende Freiwillige bügeln die Fehler der Politik aus. Ob Ärzte, Lehrer oder Rentner, sie schaffen, was der Staat nur verspricht. Eine Willkommenskultur. Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona, por la libertad de expresión. 23 años. Die Kriege und Krisen im Nahen Osten und in afrikanischen Ländern haben dazu geführt, dass zurzeit so viele Menschen auf der Flucht sind wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. In Deutschland werden 2014 zum ersten Mal seit den 90er Jahren rund 200.000 Menschen Asyl beantragen. Gegen die Aufnahme von Flüchtlingen gibt es in Deutschland vielerorts Widerstand, der je nach Ortschaft von Protestbriefen an die Politik bis hin zu rechten Krawallen reicht. Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl und die Amadeo Antonio Stiftung haben von Januar bis September 2014 fast 200 Demonstrationen gegen Asylbewerberheime gezählt und 50 gewalttätige Angriffe, davon 23 Brandanschläge. Fotos von Wachleuten, die in Burbach Flüchtlinge misshandelten, gingen um die Welt. Sie ließen das Bild vom hässlichen Deutschen wieder aufleben. Doch es gibt auch die anderen, zu Tausenden. Die Freiwilligen bügeln die Fehler der Politik aus. Sie packen an, statt zu jammern. Vom Schüler bis zum Rentner, quer durch die Republik. Ob aus christlicher Nächstenliebe, politischer Gesinnung, Mitleid oder weil im eigenen Viertel Chaos herrscht. Wurde am Boden zerstört. Räder müssen rollen. In seiner Ausgabe von dieser Woche bringt der Spiegel nun verschiedene Beispiele für diese neue Willkommens- und Helferkultur in Deutschland. Die Reportage ist relativ lang. Ich zitiere noch ein paar wichtige Stellen, wo man erkennen kann, dass das wirklich kein, sagen wir mal, Strohfeuer ist, sondern dass es wirklich genug Leute gibt, die da was tun und helfen. Da wird Herr Rainer Srebresny in Berlin vorgestellt. Diesem Mann ist die Anspannung der vergangenen Wochen anzumerken. Die Ringe unter den Augen, der Kontrollblick aufs Handy, das hohe Tempo beim Reden. Der Berliner Jurist hat 34 Flüchtlinge im Studienhaus der evangelischen Gemeinde am Weinberg in Berlin-Mitte untergebracht. Die Männer waren vor 2 Jahren gemeinsam mit weiteren Demonstranten aus verschiedenen Bundesländern nach Berlin marschiert. Sie zelteten am Brandenburger Tor und besetzten den Oranienplatz in Kreuzberg, um gegen die Bedingungen für Asylbewerber in Deutschland zu protestieren, gegen die Unterbringung in Lagern und das Verbot zu arbeiten oder den Landkreis zu verlassen. Ihr Protest löste eine Debatte über das deutsche Asylsystem aus. Der Berliner Senat versprach, den Geflüchteten zu helfen, bereitete hinter den Kulissen jedoch ihre Abschiebung vor. Einige Betroffene fanden Zuflucht in Kirchen. Für Rainer Srebresny ist die Situation dadurch doppelt kompliziert. Er koordiniert die Hilfe vieler Freiwilliger aus der evangelischen Gemeinde, aber er kann und will den Schutzsuchenden nichts Falsches versprechen oder Hoffnungen wecken, die er nicht erfüllen kann. Stattdessen löst er praktische Probleme. Er zahlt mit Hilfe von Spenden den Geflüchteten 5 Euro Taschengeld am Tag. Jeden Morgen um 9 Uhr öffnen sich die Türen zum Konvikt. Dann werden Kisten mit Kleidern und Essensspenden reingeschoben. Auf der Webseite der Gemeinde ist eine Art Dispatcherliste verlinkt, wie bei einem Logistikunternehmen. Was fehlt, ist rot markiert. Schwarz heißt erledigt. Srebresnys Unterstützer arbeiten in 3 Schichten und sind mit einem Notfalltelefon ausgestattet. Diese Durchsage ist ohne Gewähr. Hier so schreibt der Spiegel weiter. Flucht, Vertreibung, Migration aus Not oder Hoffnung sind auch im satten und sicheren Deutschland noch immer Teil des kollektiven Gedächtnisses. Die Kinder des Zweiten Weltkriegs sind jetzt im Rentenalter. In vielen deutschen Familien gehören ihre Geschichten und Traumata zum Erbe. Der hohe Anteil von Rentnern unter den Helfern hat nicht nur damit zu tun, dass sie mehr Zeit haben. Sie haben direkt oder indirekt selbst die Erfahrung gemacht, was es bedeutet, um eine Tasse Milch oder warme Schuhe zu betteln. Sie wissen, warum das Recht auf Asyl ins Grundgesetz geschrieben wurde. Und jene Partei, die heute gern vor einem vermeintlichen Asylmissbrauch warnt, warb nach dem Krieg noch mit folgendem Slogan: Helft den Flüchtlingen, wählt CDU. Wer erschoss Beate Ruth? Zu diesem Thema war ja diese Woche ein wunderschönes Foto in der Presse. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Melilla, wo eben wieder Hunderte von Schwarzafrikanern hauptsächlich versucht haben, in Melilla über die Grenze zu gehen. Das heißt, sie müssen da 3 sehr hohe Zäune überwinden, werden von der Polizei brutal zurückgeprügelt. Und da gab es also ein Bild, das aufgenommen wurde von Seiten der spanischen Enklave aus. Und da sieht man einen wunderschönen Golfplatz, wo Leute am Golf spielen sind. Und dahinter sieht man dann den Zaun, wo oben schon, also in 5 Meter Höhe oder noch höher, eine ganze Reihe von Immigranten sitzen, wie die Vögel auf dem Zaun, und unten die schwer bewaffneten spanischen Polizisten, die sie versuchen abzuwehren. Also dieser Kontrast da, ja, also reiche Leute beim Golfspielen in aller Ruhe und ein paar Meter weiter diese Szene, ja. Und also schöner kann man eigentlich nicht mehr dokumentieren, was wirklich stattfindet hier. Ne? Ja, ja, das Foto ist durch die Weltpresse gegangen. Das war auch auf allen Internetforen, auf allen Internetseiten. Das war wirklich sehr, sehr drastisch gezeigt. Und jetzt, ich habe mir dann den Spaß gemacht, da bei diesen Blogs und so die Kommentare der Leute dazu anzugucken, und es war wirklich hanebüchen. Also 8 oder 9 von 10 die hässlichsten und dümmsten Kommentare gegen alle Immigranten. Ja. Ich meine, das ist halt diese Reaktion. Woher kommt die? Wieder der gleiche Grund, ja, die empfinden jetzt Krise, Arbeitslosigkeit, empfinden das so, weil ihnen niemand die wirklichen Gründe erklärt hat, ja, haben wir ja vorher gesagt, was dahinter steckt, woher das kommt, ja, die sind also gar nicht in der Lage herauszufinden, die wirklichen Gründe, niemand hat ihnen das erklärt, und dann fallen sie eben rein aus purer Dummheit auf solche Sachen, die Immigranten sind an allem schuld, wie früher eben die Juden. Ja. Und wer aber verantwortlich ist, dass die Leute nichts wissen und nicht aufgeklärt werden darüber von niemand, das sind eben wieder unsere politischen Verantwortlichen, aus dem gleichen Grund, warum sie auf dieser ideologischen Ebene dann Nobelpreise vergeben für Wirtschaft an Vertreter des Neoliberalismus. Aus dem gleichen Grund dürfen unsere politischen Repräsentanten das gar nicht machen, die Bevölkerung in die Lage zu versetzen, sich die Sachen zu hinterfragen. Ja. Und da sind wir eben wieder bei diesem Egoismus, ja, dieser Klasse, die nichts anderes tut und im Kopf hat, als das System zu verteidigen. Und natürlich nicht nur Merkel und die CDU in Deutschland, sondern auch die SPD gehört dazu. In Frankreich findet genau das Gleiche statt. Jetzt dieser Neue, der sich da so ein bisschen nach oben putscht, dieser Valls. Dieser Halbkatalane. Ja, ja, genau. Das ist jetzt also offenbar der neue Stern am sozialistischen Himmel. Gestern sagt er, ja, wir sollten eigentlich den Namen Sozialisten abschaffen, die Partei umbenennen. Und das finde ich gut, da bin ich auch dafür. Ja. Also dann wird endlich auch offensichtlich diese Lüge abgeschafft oder nicht mehr vor sich hergetragen, dass die, solche Leute sich überhaupt noch Sozialisten oder in Deutschland Sozialdemokraten nennen, das wirklich lächerlich. Dann soll man doch von vornherein auf den Namen verzichten. Das finde ich eigentlich gut. Bleiben wir bei diesem Thema. Flüchtlinge ins gleiche Horn posaunt die Taz. Die findet sehr harte Worte zu dem sogenannten Gipfel im Kanzleramt. Gipfel im Kanzleramt, so die Taz, das klingt, als würde etwas als Chefsache angepackt, alle Beteiligten an einen Tisch geholt, um dann zackig Entscheidungen treffen zu können. Und genau das wäre in Sachen Asyl nötig. In Berlin und Bayern stehen Flüchtlinge vor verschlossenen Aufnahmeeinrichtungen oder müssen auf der Straße wohnen. In Nordrhein-Westfalen werden sie von Wärtern privater Sicherheitsdienste misshandelt. Und fast überall haben die Kommunen große Schwierigkeiten, zumutbaren Wohnraum zu finden. Zu groß ist der Anteil der Kosten, den sie tragen müssen. Doch leider war der vom Kanzleramt veranstaltete Flüchtlingsgipfel das genaue Gegenteil. Weder wurden alle Beteiligten an einen Tisch geholt, Kommunen und Flüchtlingsorganisationen durften nicht kommen, noch gab es eine Entscheidung. Wie auch? Es fehlte ja ein Angebot, das der Bund den Ländern gemacht hätte, um sie endlich bei der Versorgung der Flüchtlinge zu entlasten. Es war eine Propagandaveranstaltung, die den Eindruck politischer Tätigkeit erwecken sollte. Die Länder waren bescheiden an die Sache herangegangen. Ihr Vorschlag lautete, bis zum dritten Monat des Asylverfahrens zahlen sie, beziehungsweise die Kommunen, danach der Bund. Der zahlt bislang nämlich gar nichts, obwohl er von allen öffentlichen Haushalten am besten dasteht. Faktisch wäre der Vorschlag auf eine 50-50-Lösung hinausgelaufen. Im Moment dauern Asylverfahren im Durchschnitt 7 Monate. Der Bund hat stattdessen angekündigt, 350 neue Asylentscheider einzustellen. Das sind nicht wenige, wird den Kommunen aber erstmal nicht viel helfen. 140.000 offene Anträge werden nur langsam abschmelzen. Zu viele neue werden in diesen Monaten gestellt. So lange wird es dauern, die neuen Entscheider zu schulen. Die Kopplung der finanziellen Zuständigkeit an die Geschwindigkeit des Asylverfahrens dürfte die Fairness gegenüber Flüchtlingen allerdings nicht gerade fördern. Frei nach der Losung, sparen durch schnellere Abschiebung. Einige Länder wollten weitgehend das Asylbewerberleistungsgesetz komplett streichen, statt es bloß kosmetisch zu reformieren, wie der Bund es will. Das war ein Kommentar aus der Taz von heute. Propaganda im Kanzleramt, der Kommentar zum Flüchtlingsgipfel in Berlin. Werfen wir einen Blick auf die Presse. Bleiben wir bei der Taz. Todesstrafe im Iran, trotz Notwehr, junge Frau hingerichtet. Sie hatte sich gegen einen Vergewaltigungsversuch gewehrt. Der Täter starb dabei. Jetzt wurde die 26-jährige Rayena Jabari gehängt. In die Zukunft. Das ist die Botschaft. Frauen, wenn ihr euch gegen eine Vergewaltigung wehrt, dann seid ihr Täterinnen und wenn ihr Pech habt, werdet ihr auch noch aufgehängt. Also lasst sie ran, die Männer, auch wenn ihr nicht wollt. Das ist die schmutzige, dreckige Botschaft des Regimes in Teheran, beziehungsweise der iranischen Justiz. Dschihadistische Jugendliche, dann war ihr Junge plötzlich weg. Die Bundesregierung lobt Projekte, die Jugendliche vor der Verlockung des Islamischen Staates schützen sollen. Sie knausert aber beim Geld für Mitarbeiterstellen. Naja, das klingt ungefähr so wie diese Projekte, den Neonazis Integrationsmöglichkeiten zu geben. Die haben beides gemacht. Die sind weiter Neonazis geblieben, viele haben aber gerne das Geld, das sie bekommen haben, eingesackt. Dann gibt es einen Artikel zur IS-Kriegsführung im Irak mit Chlorgas vergiftet. Einer US-Zeitung liegen Informationen über einen Giftgaseinsatz der Islamischer Staat-Terrormiliz vor. Außenminister Steinmeier will sie zum Thema bei der NATO machen. Wir wissen, die Situation ist ja völlig unübersichtlich. Die Waffenindustrie unterstützt alle, die Amerikaner unterstützen auch alle, die Türken unterstützen auch alle Seiten. Ich glaube, das Einzige, was die auf dem Programm haben, ist, dass nirgendwo auch nur ein halbwegs linkes Regime an die Macht kommt. In keinem arabischen Staat. Darauf haben sich alle geeinigt. Nirgendwo darf ein alternatives linkes Regime rankommen. Diktaturen, religiöse Terrormilizen massenweise. Das wird gern gesehen, das wird gefördert. Da hat man eigentlich gar nichts gegen. Aber jemand, der die etablierte Machtstruktur Saudi-Arabiens, der Multi-Multi-Multi-Billionäre, das sind ja keine Milliardäre mehr, das sind ja schon Billionäre, da könnte Konstantin Wecker sein Lied ein bisschen ändern. Wer diese Machtstrukturen in Frage stellt, dem gibt's ordentlich was an Drohnen und Brandbomben und Chlorgas auf den Kopf. Und die Amerikaner, die unterstützen ja jetzt offiziell auch die Kurden da bei dem Kampf um Kobane und sogar die Türkei angeblich die Kurden unterstützen, und die Amerikaner schmeißen dann jetzt ihre Waffen runter, damit die Kurden dann besser kämpfen können gegen den Islamischen Staat. Nur passen sie dann nicht so genau auf und dann fallen die Waffen auch genau diesen Dschihadisten in die Hände, ne, wie es jetzt letzte Woche passiert ist. Ja, so dumm sind die Amerikaner. Mit ihren Drohnen töten sie zielgenau, aber die Waffen, die fallen dann auch schon mal auf islamistisches Gebiet. Es wird viel diskutiert, mittlerweile auch in den Internetforen und in der jungen Welt, dieses Angebot von der Türkei, sogenannte syrische Anti-Assad-Milizen nach Kobane zu schleusen, die angeblich den PKK-Leuten da helfen sollen. Das ist natürlich ein trojanisches Pferd. Die werden da reingeschleust, um den Kurden Kobane abzunehmen und das selbst zu kontrollieren. Und so sieht es mittlerweile aus. Die kurdischen Kämpfer haben das abgelehnt, dass ausgerechnet Erdogan, der selber Islamist ist und jahrelang den Islamistischen Staat unterstützt und gefördert hat, mitmacht. All das wird mittlerweile kommentiert und gekocht, und die Unübersicht ist mittlerweile so groß, dass niemand mehr sich traut, da überhaupt noch eine normale Aussage zu machen. Leute vor Ort gibt es wenige, die da drin sind und objektiv berichten. Schauen wir weiter auf die Tageszeitungen. Junge Welt, die linke Tageszeitung, der Anfang vom Ende, Karstadt. Karstadt schließt 6 Filialen und entlässt zusätzlich 2000 Beschäftigte. Weitere Standorte dürften folgen. Die Beschäftigten sind natürlich wütend und enttäuscht, und die Gewerkschaften haben Aktionen angesagt. Dann werfen wir einen Blick in die ARD. Gucken wir mal, was die Nachrichten vom Tage uns so bringen. Die Nachrichten in 100 Sekunden. Moment, ich habe sie hier gerade vor mir liegen. Augenblick, 100 Sekunden, ARD. Mal sehen, was es da so gibt heute. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Das Ding funktioniert wieder nicht. Sicherheitsvorschriften nach jüngstem Ebola-Fall in den USA verschärft. In New York und New Jersey muss medizinisches Personal, das aus den Ebola-Gebieten in Westafrika zurückkehrt, künftig automatisch für 21 Tage in Quarantäne. Am Donnerstag war ein Arzt in New York positiv auf die Krankheit getestet worden. Schießerei an US-Schule nahe Seattle. Ein Jugendlicher hat in einer Highschool in Marysville im US-Bundesstaat Washington einen Mitschüler erschossen und 4 weitere Menschen schwer verletzt. Nach Polizeiangaben tötete sich der Schütze anschließend selbst. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Ägypten verhängt Ausnahmezustand auf Sinai. Damit reagierte Präsident Sisi auf 2 Anschläge, bei denen 31 Soldaten und Sicherheitsleute getötet worden waren. Zudem soll der Grenzübergang zum Gazastreifen in Rafah geschlossen werden. Seit Jahren kämpft Ägypten auf dem Sinai gegen Islamisten. Stratosphärensprung aus mehr als 41 Kilometern Höhe. Dabei hat Alan Justess den vor 2 Jahren aufgestellten Höhenrekord des Extremsportlers Baumgartner gebrochen. Justess stieg mit einem Heliumballon über New Mexico auf. Der Sprung war Teil eines Forschungsprojektes. 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Im Freitagsspiel verlor Werder Bremen gegen den 1. FC Köln mit 0:1. Damit bleibt Bremen mit nur 4 Punkten weiter Tabellenletzter und wartet immer noch auf den ersten Saisonsieg. Köln verbesserte sich vorerst auf Platz 9. Das Wetter, oft dichte Wolken, hier und da Regen, von Bayern bis zur Oder gebietsweise freundliche Abschnitte. Von Westen her immer mehr Wolken, 7 bis 15 Grad. Ja, das waren die Nachrichten in 100 Sekunden, und hiermit beenden wir den Katastrophenblock. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Herr Hans Söllner, my father. My father heißt natürlich mein Vater. Seit ein paar Wochen ist er wieder verändert. Seit ein paar Wochen ist er wieder wie jung. Er flaggt im Rasen hinten in der Sonne und sagt, das Arbeiten ist mir viel zu dumm. Der trocknet Jeans und die Haare wachsen er mit seinem Nacken. Er strahlt übers ganze Gesicht. Die Koteletten trocknet er wie der Elvis Presley. Ich weiß nicht, was ist mit meinem Papa passiert. Sein Auto hat er schon so lange nicht mehr gewaschen. Statt ihm macht er Yoga jeden Tag um eins. Er hat einen Ohrring und eine Backwandkette. Und auf die ist er so unheimlich stolz. Da draußen dürfen nicht mehr gemacht werden, er braucht Wildnis. Hat er neulich unserem Nachbarn gesagt. Und weil der Blätter hergerät hat, hat er seine Hosen vorgezogen. Er mir nackert den Arsch um ihn zeigt. Mein Vater raucht jede Droge handvoll Shit. Und ich als braver Bub. Ich sag zu mir, hau die zu, aber da jetzt rauchen wir uns gescheit ein. Da hat einen roten Libanesen neben den Tisch umgeschoben. Ich hab mir gedacht, das ist nimmer der Grei. Und wie er zu war, wie der Nasen im Winter, hat er seit sieben Vierer zart. Und einen Wahnsinn Sound durch Reiger Heu gehabt. Da haben sie den Orwa schon im Dreieck draht. Er ist ein lustiges Bischel geworden, mein Papa. Und auch meine Oma, man, die raucht fleißig mit. Es war Arbeit, bis wir die so weit gehabt haben. Aber zum Schluss hat sie es doch noch kapiert. Wir wachsen jetzt in unserem Rasen, wo der Papa immer liegt. Und jeden Tag in der Früh siehst das flackert die zwei. Mein Vater. Mein Vater hat ein Marihuana-Bam. Seitdem ist der Typ wieder absolut normal. Mein Vater raucht jeden Tag ein Eimer voll Shit. Und ich als braver Bub. Mein Vater hat ein Marihuana-Bam. Seitdem ist der Typ wieder absolut normal. Mein Vater raucht jeden Tag ein Eimer voll Shit. Ihr auch natürlich mit! Estem escoltant Niemandsland. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. Durch deine Stadt. Ich trage mein Telefon dort, wo du's merkst. Ich reiß mich zusammen, ich bin schließlich zu Gast. Oh, ich stell mein Telefon auf Vibrato-Alarm. Oh, ich warte, warte, warte, warte. Oh, ich warte, warte, warte, warte. Oh, ich warte, warte, warte, warte. Oh, ich warte, warte, warte, warte, bis du mit mir telefonierst. Ich lebe mein Leben gänzlich unbeschwert. Nur halbes Koffein, leichte Küche, leichte Weine. Wirtschaftslösungen für einen kleinen Planeten. Ganz einfach von zu Hause oder unterwegs. Oh, ich warte, warte, warte, warte. Oh, ich warte, warte, warte, warte. Oh, ich warte, warte, warte, warte.

Werner? Ja, laufen noch diese Filmwochen, zwei oder gar drei. Und jetzt geht es in die letzte Woche. Diese neuen deutschen Filme, die eigentlich alle so, was ich mir so gelesen habe und angeguckt habe als Trailer, dass die alle interessant sind. Ja. Also ein paar hatten wir schon letzte Woche vorgestellt. Der Turm zum Beispiel, du hast den doch gesehen, oder? Ja, ja, ich habe den gesehen. Ne? Die erste Folge habe ich gesehen, die zweite habe ich noch genau, zu gucken. Jetzt verstehe ich das, weil für nächsten Dienstag ist angekündigt nochmal Der Turm. Und zwar um 18.30 Uhr Teil 1 und gleich anschließend um 21.30 Uhr Teil 2. Also das ist diese Familiengeschichte aus den letzten Jahren der DDR. Der Vater ist Chirurg, Probleme mit dem System und sein Sohn geht zur Nationalen Volksarmee. Und dann kommt dieser Mauerfall im November 1989, der sich jetzt zum 25. Mal jährt. Achso, ja, wo findet das alles statt? In der Filmoteca hier in Barcelona. Wie sagt man das denn auf Deutsch, Filmoteca? Filmothek? Filmothek. Ist das so leicht? Ist die oder deutsche Sprache. Lichtspielhaus. Die sagen noch immer, Deutsch ist so nicht schwer, aber ja. Filmothek ist ja. Die Filmothek. Ja, ist da. Und also billige Eintrittspreise und so. Also Der Turm am Dienstag, dann am Mittwoch Finsterworld. Finsterworld spielt in einem scheinbar aus der Zeit gefallenen Deutschland. Ein Land, in dem immer die Sonne scheint, Kinder Schul in Uniformen tragen, Polizisten sich als Bären verkleiden und Fußpfleger alten Damen Kekse schenken. Das hört sich alles so ein bisschen so light an, aber im letzten Satz heißt es dann, hinter der Schönheit dieser Parallelwelt lauert jedoch der Abgrund. Und dorthin geht die Reise. Also das ist Finsterworld am Mittwoch um 18.30 Uhr. Und auch am Mittwoch dann anschließend Lovesteaks. Clemens, ein sehr schüchterner und wohlerzogener junger Mann, tritt eine neue Stelle als Masseur in einem Luxushotel an der Ostsee an. Dort lernt er die junge Lara kennen, die in der Küche für die grobe Arbeit zuständig ist. Lovesteaks ist eine Mischung aus Screwball, Comedy, Slapstick und Melodrama. Also da habe ich mir auch den Trailer angeguckt und scheint irgendwie ganz witzig und spritzig und erfrischend zu sein, dieser Film. Und dann Donnerstag und Freitag nochmal die zwei Filme, die wir auch schon letzte Woche angekündigt haben. Westen am Donnerstag um 21.30 Uhr. Eine Chemikerin und ihr Sohn gehen von Ost nach West Berlin. Und zwar schon 1978. Dann Notaufnahmelager und Verhöre durch die CIA. Und am Freitag, das wird die letzte Veranstaltung sein in dieser Reihe, am Freitag um 19.30 Uhr zwischen Welten, ein Bundeswehrsoldat, ein gewisser Jesper, geht freiwillig nach Afghanistan, meldet sich da, um die Demokratie am Hindukusch zu verteidigen und sitzt dann auf so einem Außenposten in einem kleinen Dorf und merkt dann, dass das alles gar nicht so einfach ist. Klingt also alles sehr interessant. Nochmal bitte, sag doch nochmal bitte den Ort und die Uhrzeiten. Die Filme sind ja immer original auf Deutsch mit spanischen Untertiteln, nehme ich an. Und ich glaube, der Eintritt ist auch nicht sehr hoch, oder? Nee, der Eintritt ist 4 Euro und mit dem Bibliotheksausweis vom Goethe-Institut 3 Euro. Also wie gesagt, in der Filmoteca. Wie heißt der Platz nochmal, weiß ich jetzt gar nicht mehr, da unten irgendwo im Raval, also Ramblas runter und dann irgendwann mal rechts rein. kann man aber überall leicht rausfinden, wo die ist, diese Filmothek. Gut, und zu den Uhrzeiten, Dienstag und Mittwoch gibt es zwei Uhrzeiten, 18.30 Uhr und der zweite Film um 21.30 Uhr. Am Donnerstag Westen um 21.30 Uhr und am Freitag zwischen Welten um 19.30 Uhr. Der Platz heißt übrigens Plaza Salvador Seguí. Seguí, ja. Und wenn man einmal da ist, kann man die Filmotheca gar nicht verfehlen. Das ist das größte Gebäude, das da wie ein riesiger Bauklotz mitten auf dem Platz steht. Und davor ist immer eine witzige Skulptur. Literatur könnten wir auch empfehlen. Und zwar der Autor Bernhard Schlink, bekannt durch seinen vielleicht berühmtesten Roman Der Vorleser, hat wieder etwas Neues rausgebracht, schon seit einigen Wochen. Bernhard Schlink, Die Frau auf der Treppe. Der Spiegel schreibt hierzu: Der international erfolgreiche Bestsellerautor Bernhard Schlink, der ist mittlerweile 70 Jahre alt, erfindet sich eine Romanhandlung zu einem Gemälde des weltberühmten Malers Gerhard Richter. Das ist die reizvolle Grundkonstellation des Buchs Die Frau auf der Treppe. Der fotorealistischen, gleichwohl leicht verschwommenen Vorlage entspricht die Geschichte, die Schlink erzählt. Ein angejahrter Frankfurter Anwalt entdeckt während einer Geschäftsreise in einer Galerie in Sydney zufällig das Porträt einer Nackten und ist wie vom Donner gerührt. Das Bild, überdeutlich erkennbar als das Richtergemälde, Emma, Akt auf einer Treppe, erinnert ihn an das dramatische Liebesunglück seines Lebens. Es ist das verschollene Meisterwerk eines Großkünstlers namens Karl Schwind. Der Romanheld war 4 Jahrzehnte zuvor an seinem Verschwinden beteiligt. Mit einem Privatdetektiv spürt der Anwalt die Sehnsuchtsfrau seiner jungen Jahre in Australien auf. Er wird Zeuge eines späten Showdowns zwischen Maler, Modell und Mäzen. Schlink arrangiert eine Kunstkriminalschmonzette, die sich bis fast zum Schluss sehr unterhaltsam liest. Was sich lernen lässt aus einem Vergleich zwischen Schlink und Richter, vielleicht das, wo deutsche Künstlermenschen sich im Weltruhm suhlen, verschwimmen die Unterschiede zwischen Banalität und Tiefsinn oft in mildem Dämmerlicht. Na, das war ja ein böser Seitenhieb am Ende dieser Kritik aus dem Spiegel. Ich habe das Buch angefangen, ich habe es, und werde demnächst auch meine eigene Kritik dazu sagen, wenn ich es ausgelesen habe. Aber Schlink, glaube ich, den kann man so unbesehen erst schon einmal lesen. Ein anderes Buch, das beziehungsweise eine Gruppe von Büchern, die wir hier unbedingt erwähnen müssen, sind die Werke des Literatur-Nobelpreisträgers von diesem Jahr. Das vielleicht Wichtigste über den französischen Schriftsteller Patrick Modiano, dem vergangenen Donnerstag der Literaturnobelpreis zuerkannt wurde, wird bei aller Begeisterung verschwiegen. Dieser Mann schreibt seine Leser schwindelig. Und das mit voller Absicht. Seine Bücher sind Verwirrspiele im Nebel. Im Roman Die kleine Bijou von 2001 lernt man eine Frau kennen, die in besseren Zeiten Bijou-Schätzchen genannt wurde. In der Pariser Metro sieht die Heldin eine Alte in gelbem Mantel und glaubt, ihre verstorbene Mutter zu erkennen. Sie nimmt die Verfolgung auf und es enthüllt sich eine Tragödie, in der es um die Kollaboration vieler Franzosen mit den Deutschen während des Zweiten Weltkriegs geht und ein ungarisches Gedicht und eine rätselhafte Keksdose. Überhaupt, so schreibt der Spiegel hierzu, sind Modianos beste Romane raffinierte kriminalistische Ermittlungen. In Dora Bruder von 1997 spürt er dem Schicksal eines mutigen jungen Mädchens nach, das im Alter von 15 Jahren aus Paris ins Vernichtungslager deportiert wurde. Das packendste aller Modiano-Bücher aber ist Eine Jugend von 1981. Die Geschichte eines jungen Kerls und einer Möchtegern-Künstlerin, die durch Paris treiben, zueinander finden und auf die schiefe Bahn geraten. Ein Koffer voller 500-Franc-Scheine bleibt dann als Argument, um die Befreiung zu bringen. Es bleibt eine seltsame Empfindung von Leichtigkeit und zugleich Benommenheit. Das ist das Glück, das Modiano seinen Lesern beschert. Thank you. werfen wir noch einen Blick in den Goethe-Institut Kulturkalender der nächsten Tage und Wochen. Den Joachim Kühn, den haben die Leute hier schon genießen dürfen. Das Konzert war am Donnerstag, vergangenen Donnerstag, hier im Liceo. Dann gibt es am 31. Oktober etwas Interessantes, Poetry Slam. Internationale Poetry Slammer, die gegeneinander antreten und von einer Publikumsjury bewertet werden, machen das zweite Poetry Slam International De Palma aus. Ihre Texte werden hierbei simultan übersetzt und auf Bildschirme projiziert. Das Kulturprojekt existiert bereits seit 4 Jahren und fördert den Poetry Slam auf nationalem und internationalem Gebiet. Dieses Jahr wird auch die junge und talentierte Poetry-Slammerin Franziska Holzheimer aus Deutschland dabei sein, die ebenfalls Workshops leitet und sich selbst als Performance-Poetin bezeichnet. Das ist allerdings nicht hier in Barcelona zu sehen, sondern in Palma. Das ist also schon sehr weit weg. Da muss man sich ein Schiff nehmen bzw. ein Flugzeug und dahin fliegen. Dann wird, das müssen wir auch noch kurz erwähnen, am 31. zwischen 17 und 23 Uhr das neue Goethe-Institut oben an der Roger de Flor eingeweiht. Das ist aber so ein offizieller Akt, wo so viel offizielle und hochgestellte Herrschaften sich einfinden werden, dass wir, glaube ich, das nicht weiter propagieren müssen. Ist es November oder Oktober? 31. Oktober. Ah, okay. Ja, noch was fällt mir jetzt gerade ein zu den Eintrittspreisen in der Filmothek. Also 4 mit Bibliotheksausweis vom Goethe-Institut, 3 Euro nur. Wer den nicht hat, kann sich den natürlich jederzeit holen, da beim Goethe-Institut sich einfach registrieren lassen als Bibliotheksbenutzer. Und das kann also jeder machen, da muss man nicht eingeschrieben sein als Schüler beim Goethe-Institut. Langfristig lohnt sich das vielleicht. Ja, lohnt sich immer, weil man sich da auch einiges ausleihen kann an Filmen, an Literatur, an Büchern, an Musik, CDs und allerlei anderen Medien mehr. Jo, das war's für heute. Tschüss, Agur. Tschüss, Werner. Tschüss und nochmal für Bammel. Moin, moin und Visca St. Pauli. Also St. Pauli, können wir nur hoffen, dass es da weiter nach oben geht bis zur Tabellenspitze, weil dann wäre ja wieder diese Möglichkeit, der HSV steigt ab und St. Pauli steigt auf. Wäre das nicht schön? Also ich bin immer für St. Pauli, die sollten immer gewinnen, nur wenn sie dann mal gegen Barca spielen würden, da wäre ich dann für Barca. Aber gut, Barca spielt ja nicht heute gegen St. Pauli, sondern gegen Madrid. In Madrid der große Klassiker um 18 Uhr und das werde ich mir natürlich reinziehen. Gut, für Fußballfans immer ein Leckerbissen, der sogenannte Clásico hier der spanischen Liga in einem hypothetischen, unabhängigen Katalonien wäre damit Schluss. Dann wäre der Clásico wohl ja, sowas wie Nastic Tarragona gegen Barcelona. Meine Damen und Herren, haben Sie ein schönes Wochenende, freuen Sie sich. Machen Sie es gut und werden Sie glücklich. Tschüss, Agur, yo. Etwas sehr Wichtiges. Es gibt an diesem Samstag ein Fußballturnier. Heute, 25. Samstag, gibt es eine Direktübertragung des 10. Turniers, Fußballturniers am Forat de la Vergogna. Das ist ein sehr populärer Platz hier. Adeo, agur. Am Anfang merkt man noch nicht viel davon. Man hat eines Tages keine Lust mehr, irgendetwas zu tun. Nichts interessiert einen, man ödet sich. Aber diese Unlust verschwindet nicht wieder, sondern sie bleibt. Sie wird schlimmer von Tag zu Tag, von Woche zu Woche. Man fühlt sich immer missmutiger, immer leerer im Innern, immer unzufriedener mit sich und der Welt. Die ganze Welt kommt einem fremd vor und geht einem nichts mehr an. Es gibt keinen Zorn mehr und keine Begeisterung. Man kann sich nicht mehr freuen und nicht mehr trauern. Man verlernt das Lachen und das Weinen. Dann ist es kalt geworden in einem. Und man kann nichts und niemanden mehr lieb haben. Dann hört nach und nach sogar dieses Gefühl auf. Man fühlt gar nichts mehr. Man wird ganz gleichgültig und grau. Man fühlt gar nichts mehr. Man wird ganz gleichgültig und grau. Man fühlt gar nichts mehr. Man wird ganz gleichgültig und grau. Man fühlt gar nichts mehr. Man wird ganz gleichgültig und grau. Man fühlt gar nichts mehr. Man wird ganz gleichgültig und grau. Da kommt nur schwaches Licht, doch ist die Scheiße abgefuckt aus Augenringe, miese Haut, kellerbraun, wieder eine dieser Frauen im Nebenraum. Das Loch hier eng und grau, Altbau, miese Wände. Manchmal denk ich, lies dieses Ende, mein Freund. Fick der Negativität, zieht mich runter. Alt, Weed, Koks, Teile, wen soll es wundern? Ich werd vielleicht 30, so wie mein Lifestyle ist. Nimm alles gleichzeitig und gib keine zwei Fix. Ich sieh die Regentropfen dort an der Fensterscheibe. Und darin fokussier ein und folg ne Weile. Kannst du den Wind sehen? Er wirbelt Zeug umher. Keine Leute mehr, meine Straße bleibt für heute leer. Komm, geh ein Stück mit mir, ich kann dir ein paar Sachen zeigen. Lass versuchen, wach zu bleiben, bis die Nacht vorbei ist. In der Scheiße, weil so viel gibt, das schief lief. Die letzten Jahre relativ mies. Und ich kann kaum schlafen, als wär ich auf Nase. Graue Grasrauch, Schwaden, Albtraum, Vase. Aufgelagert, Kopfschmerz, Magenfett. Ertrage nicht das Tageslicht, schlafe bis es Abend ist. Sag mir das, könnte nicht im Regen fallen. Seht ihr noch das Licht durch den Nebel fallen? Ist der Licht, ist alles nichts. Alter, Action, see Action Star. Kleine Schein, Cash im Bar. Heute nix zu essen da. Nix zu essen da für ein paar Tausend. tausend Euro Schulden. Und nur die deutschen Bullen verhindern, dass sie heute null sind. Verfickte Paranoia, krieg manchmal einfach so ein Angstgefühl. Als kann ich spüren, wohin das Ganze führt. Wenn du kein Sonnenschein siehst, gehst du depressiv. Streck die Hand aus, spür den Regen fließen. Tour, kannst du den Wind sehen? Der Wirbelzeug umher, keine Leute mehr. Meine Straße bleibt für heute leer. Komm, geh ein Stück mit mir, ich kann dir ein paar Sachen zeigen. Lass versuchen, wach zu bleiben, bis die Nacht vorbei ist. Siehst du die Blätter treiben? Meine Straße ist leer, keiner will sich jetzt noch zeigen. Komm, geh ein Stück mit mir, du musst ein paar Dinge sehen. Ich schenk dir meine Sicht und du lässt mich immer leben. Contrabanda es la mejor radio del mundo.